We'll be right back. Thank you. Heute Party machst du, heute Party SpongeBob! Heute Party machst du, heute Party SpongeBob! Ich mach heute Party! Machen Sie heute Party, Mr. Krabs? Ich mach heute Party! Thank you.

Noise.

Laut Techno-Musik läuft. Da gehe ich rein und mach so. So Techno-Musik läuft.